So, wir sind bei der Erklärung von den 9 Schritten, die man macht, um Samadhi zu erreichen. Samadhi zu erreichen ist, also Dhyana zu erreichen, ist gar nicht so schwer. Wir können es lernen, wenn man sich Mühe gibt. Aber in dem wahren Zustand von Dhyana zu bleiben, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Muss man ein Leben dafür nicht genug. So zum Beispiel der Lehrer von Buddha, Ramaputta, der, als er in Dhyana sitzte, 500 Bullekarren sind vorbei gefahren, aber er hat gar nichts gehört. Und Buddha hat im Wald meditiert, tief in Versenkung, obwohl inmitten von Sturm und Baum ist bei der Nähe von ihm runtergefallen. Er hat gar nicht gehört. Sowas natürlich muss man lange, lange leben, wenn man glaubt an die buddhistische Literatur, eben an die Jatakas, die frühere Leben von Bodhisattva erklären. Dann er hat unser zahlreiche Leben sich bemüht, Perfektion in Dhyana zu erreichen. Aber um sich zu befreien, man braucht nicht unbedingt so tiefe Dhyana, aber man braucht Dhyana zu erreichen, damit man in Dhyana Vipassana übt. Und das ist der beste Weg zur Befreiung. Auch wenn diese Dhyana nicht sehr tief wird, das ist der beste Weg. Heutzutage natürlich ist sehr verbreitet, ohne Shamatha Vipassana zu meditieren, aber das ist nicht die Tradition, wenn man die Schriften studiert. Aber natürlich heutzutage, die Bedingungen sind anderes und es ist natürlich sehr, sehr günstig, wenn man direkt sich mit Vipassana beschäftigt. Und durch Vipassana kommt man auch eigentlich zu Shamatha, durch Shamatha kommt man auch zu Vipassana. Das ist auch in den Schriften erklärt. Und wir beschäftigen uns in diesem Kurs besonders mit Shamatha, aber indem wir auch etwas von der nördlichen Tradition verstehen möchten, die betont nicht dualistische Einstellung zu der Meditation, dann diese Tradition auch besonders betont, dass man dürfte nicht Shamatha und Vipassana trennen. Aber wie in Yogacara Bhumi Shastra erklärt, auch in Sandhi Nirmochana Sutra, das eigentlich die Grundlage ist für Verständnis von Yogacara, erklärt wird, solange man nicht in dem Zustand von Klarheit und Entspannung ist, kann man nicht Shamatha und Vipassana wirklich verbinden. Man kann sich nur an Shamatha oder an Vipassana anpassen, aber es ist keine wirkliche Shamatha, auch keine wirkliche Vipassana. Man kann die zwei nur verbinden, wenn, vorausgesetzt, man bleibt in dieser Lage von Entspannung und Klarheit, was wir als Prashrabdi genannt haben. Und Prashrabdi ist genau das Gegenteil von Daustulyam, Dutulam auf Pali, was eigentlich bedeutet Grobheit. Man muss in einen Zustand von Feinheit und mit diesem Zustand sehr familiär sein, damit man auch Shamatha und Vipassana zusammen verstehen kann. Das ist sehr wichtig, wenn man dann sich mit der nördlichen Tradition, mit den Methoden der nördlichen Tradition beschäftigt, mit tibetanischem Buddhismus, mit chinesischem Buddhismus. Das ist sehr wichtig, um diese Tradition zu verstehen. Diese Traditionen dann eben trennen nicht konsequent Shamatha und Vipassana. Aber es wird immer betont, dass diese Trennung wird eigentlich stattfinden, solange man nicht zu dem Zustand von Entspannung und Klarheit gelangt ist. Und jetzt, wir sind dabei, zu erklären, wie man systematisch zu diesem Zustand erlangen kann und wie man dann diesen Zustand zwecks Übung in Einspitzigkeit des Geistes, das die Voraussetzung ist für Samadhi und für Dhyana auch. Ohne Einspitzigkeit des Geistes gibt es kein Dhyana. Und streng gesagt, ohne Einspitzigkeit des Geistes gibt es auch sozusagen wahre Versenkung. Und jetzt, wir haben die vier ersten Schritte erklärt. Und dieser vierte Schritt fängt man an, bisschen, aber noch nicht vollkommen, diese Prashabdi zu spüren. Aber es ist natürlich noch sehr fern von einem perfekten Zustand davon. Wir haben erklärt, dass die vier ersten Stufen, die zwei ersten Stufen benutzt man, was wir erklärt haben, Bala Avahana, man wörtlich transportiert den Geist zu dem Objekt durch Kraft der Wille nur. Und in diesem Zustand haben wir erklärt, man hat sozusagen keine Freude an der Meditation. Und das ist auch wichtig, in der Meditation auch, wenn man es richtig übt, es ist ein Weg auch, wie man ein besseres Leben führt. Das ist nicht nur, Meditation ist nicht nur für überweltliche Einsicht oder für Versenkung. Meditation sollte auch, und das ist besonders wichtig bei uns im Westen, wo die Leute nicht viel Zeit haben. Alle sind in Stress, so ist moderne Leben. Dann es ist besonders wichtig, dass man Meditation mit täglichem Leben verbindet und auch wenn man sehr beschäftigt ist, dann die Vorteile der Meditation erlebt. Und Vorteile der Meditation eben ist, dass durch Meditation man lernt, dass durch die Kraft der Wille man kommt nicht zur Ruhe. Es muss da ein Faktor sein, dass Achtsamkeit, Mindfulness genannt wird. Und diese Achtsamkeit oder Mindfulness ist, wie wir gesagt haben, ist ein Schlüssel für richtige Meditation. So, richtige Meditation ist mit Achtsamkeit. Richtige Konzentration mit Achtsamkeit. Falsche Konzentration ohne Achtsamkeit. Und das lernt man nur, wenn man übt. Durch, man kann es nicht erklären, man muss mit sich selbst experimentieren und sehen sehr klar, dass nur durch Kraft der Wille man kommt nicht zur Ruhe. Deswegen in der nördlichen Tradition habe ich erklärt, diese Achtsamkeit wird als Weisheit erklärt. In Abhidharma Kosha und so weiter. In der nördlichen Tradition wird es mehr als Konzentration erklärt, indem Visuddhimagga sagt zum Beispiel, dass die Eigenschaft von Achtsamkeit ist Apilapana, das heißt, dass der Geist nicht wackelt. Wie wird ein Beispiel gegeben, so wie ein Boot ohne Ruder. Der Geist ohne Achtsamkeit ist wie ein Boot ohne Ruder. Wo immer Strom geht, dann die Boot folgt den Strom nach links, nach rechts und wirbelt in der Mitte. Dann wir üben und wir sehen, dass es nicht bloß durch Kraft der Wille geht, dann kommen wir zu, man transportiert den Geist zu dem Objekt auf andere Weise. Und dass diese Transportation zu dem Objekt auf andere Weise heißt in Yogacara Sachidra Avahana. Man transportiert mit Schwankungen. Und die Schwankungen werden geringer und geringer, indem man Einspitzigkeit des Geistes sich nähert. Wenn Einspitzigkeit des Geistes da ist, dann gibt es keine Schwankungen. Man kann auch mit Elektroden experimentieren. Heutzutage machen sie Experimente an der amerikanischen Universität, an Hongkong Universität auch, wo man die, mit Elektronen, man messt die Schwankungen, wenn man aufgeregt ist, anderes, wenn man im Zustand von Einspitzigkeit ist, dann keine Schwankungen. Wenn es dauert, dann gibt es Samadhi. Aber wenn man Dhyana erreicht hat, dann wieder gibt es Schwankungen, aber man wird in Dhyana mit dem Objekt verbunden. Das heißt, man bleibt, die Aufmerksamkeit bleibt, obwohl es Schwankungen gibt, bei demselben Objekt. Das ist der Unterschied. Geist kann sich noch ändern, indem wir nicht Jhana von dem Sakyamuni Buddha oder von dem Ramaputta haben. Aber der Geist bleibt bei demselben Objekt. Deswegen ist er sehr, sehr stabil. Nach der Yoga-Lehre, durch diese Praxis von Dhyana, der Geist wird stark. Die Stärke des Geistes ist wesentlich besteht in Konzentration. Aber richtige Konzentration muss immer mit Achtsamkeit zusammen. Sonst ist es nicht unbedingt die richtige Konzentration. Alle Leute, wie ich erklärt habe, die Talent haben, sind Leute, die Konzentration haben. Aber sie können diese Konzentration auch für diejenigen, die Konzentration haben, können viele gute Taten machen, aber auch können viele sehr schlechte Taten machen, weil der Geist hat Kraft. Wir kennen das sehr gut aus unserer Geschichte. Die Leute, die Kraft des Geistes haben, können beeinflussen viele Leute und zu Guten oder zu Schlechten. So, dann diese Kraft des Geistes ist dann auch Training in Shamatha. Wenn der Geist Ruhe hat, er bewegt sich nicht, wenn er sich nicht bewegt, er erwirbt Kraft. Wenn der Geist sich bewegt, dann natürlich wird er wie Boot ohne Ruder. Es bewegt sich, wo immer es einen Impact gibt. Und das macht den Geist sehr schwach, natürlich. In der Sprache von Buddha, man wird dumm, Bala. Dasselbe Prinzip gibt es im Taoismus und so weiter. Stärke des Geistes ist in Konzentration. Heutzutage die Erziehung betont nicht diese Fähigkeit, aber in den alten Gesellschaften, es war ein Teil der Erziehung. Wie ich erklärt habe, man musste auswendig alles lernen, besonders in Indien, aber in China auch, in Griechenland auch. Sie konnten Homer auswendig und so weiter. So, das ist Unterschied zwischen den alten Gesellschaften und modernen Gesellschaften. Und diese Stärke des Geistes kommt durch dieses Training, was wir jetzt lernen, durch Shamatha. Und diese Stärke des Geistes wird zu, wie ich erklärt, morgens habe ich erklärt, diese Stärke des Geistes wird positiv angewendet wegen Achtsamkeit. Weil durch Achtsamkeit, so ist verankert in der buddhistischen Lehre, nicht unbedingt in dem, was man heute Achtsamkeit sehr modern, Psychologie und so weiter, wissenschaftliche Achtsamkeit, aber in der buddhistischen Lehre, Achtsamkeit ist die Grundlage für ethisches Verhalten. Und so wird erklärt in allen buddhistischen Schriften, dass dieses ethisches Verhalten auch in Yoga ist die Grundlage für Training in Konzentration und Weisheit. Und es kommt durch Achtsamkeit. Und Achtsamkeit habe ich erklärt, wir haben darüber gesprochen, mit einem Teilnehmer auch. Dieses Vertrauen kommt, indem man fängt an, Leiden zu verstehen. Vergänglichkeit ist Leiden. Und das die meisten von uns nicht verstehen. Vergänglichkeit ist prima, so soll man, solange man lebt, genießen, was weiterkommt, niemand weiß. Die meisten von uns denken so oder nicht. Durch Achtsamkeit dann, man trainiert den Geist, wach zu sein. Und der Buddha eigentlich ist einer, der immer wach ist. Bodhi oder Buddha kommt von dem Wurzel wach, wach sein, erwachen. Erwachen zu was? Von der buddhistischen Ansicht, von Leiden, von Vergänglichkeit. Davon kommt Vertrauen. Und was dann passiert? Dann, man gibt sich Mühe, wie wir erklärt haben, und übt, wenn man gibt sich Mühe und übt, dann diese Achtsamkeit wird auf natürliche Weise erscheinen. Weil in der buddhistischen Lehre, Achtsamkeit ist das, was den Geist schützt. Gutadwara, Sukhavaha, sagen die Schriften, wenn der Geist geschützt ist, nur dann kann er wahre Glückseligkeit geben. Wenn der Geist nicht geschützt ist, kann er nicht wahre Glückseligkeit geben. Das ist vielleicht das wichtigste buddhistische Prinzip. Schützen den Geist, weil der Geist ist das Wertvollste, was wir haben. Und wenn wir ihn nicht schützen, er wird uns viel, viel Leiden vorbereiten. Aber das versteht man nur dann, wenn man nachgedacht hat und ein bisschen sich Mühe gegeben hat. Wenn man nicht nachgedacht hat und nicht sich Mühe gegeben hat, wird man es nicht verstehen. Und jetzt sind wir in vierten Stufe, so ist es in Meditation, aber so ist es auch im Leben. Indem man meditiert, der Vorteil, wahre Vorteil davon sollte sein, dass man fängt an, den Geist zu schützen. Wenn man nicht meditiert, will man sich nicht damit beschäftigen, den Geist zu schützen. Wenn man meditiert und richtig meditiert, sollte man dann den Geist schützen. Und in der Meditation, wenn man den Geist schützt, dann bleibt man bei dem Meditationsobjekt. Man verlässt nicht das Meditationsobjekt. Und so sind wir in der vierten Stufe. Was heißt Upasthapayati? Upasthapayati, er verlässt nicht Meditationsobjekt. Natürlich, er kann auch andere Empfindungen haben, andere Gedanken haben, aber das Objekt bleibt da. Das ist ein sehr wichtiger Zustand. Wenn es der Fall ist, dann natürlich Konzentration kommt klar zum Ausdruck. Das haben wir schon gestern erklärt. Wenn Konzentration klar zum Ausdruck kommt und man schützt nicht den Geist, was passiert? Der Geist senkt. Jetzt, wenn wir in der vierten Stufe von Shamatha sind, der Geist hat keine grobe Tendenz zu verstreut zu sein oder von Ablenkung. Aber wenn nicht beschützt, er hat sehr, sehr klare Tendenz zu senken. Wenn grobe Senken ist, dass man schläft ein. Feinere Senken ist, dass obwohl man noch da ist, das Objekt ist nicht klar. Und wenn das Objekt nicht klar ist, dann kann man nicht streng gesagt, so sagen auch die Schriften, man kann nicht von Shamatha reden, man kann auch nicht von Vipassana reden, obwohl man sich ziemlich wohl fühlt, weil diese Prashrabdi oder ein bisschen Geschmack von Prashrabdi, von Klarheit und Entspannung ist da. Man fühlt sich ziemlich wohl. Aber nichts Besonderes passiert, auch in Richtung von Dhyana, auch in Richtung von Vipassana. Solange Objekt nicht klar ist, kommt man nicht tief in Shamatha, kommt man nicht tief in Vipassana. Deswegen, die fünfte Stufe heißt Dhammayati, er zähmt den Geist, er zähmt diese Tendenz des Geistes, bei unklaren Objekten zu bleiben. Und nur dann kommt er zu der kritischen sechsten Stufe, das heißt Shamayati, er beruhigt den Geist wirklich. In diesem Zustand, er kann lange, lange, lange meditieren und bleibt in Ruhe. Obwohl es Schwankungen des Geistes gibt, der Geist hat ab und zu Tendenz zu senken, ab und zu Tendenz zu sich zerstreuen. Aber man bleibt in Ruhe. Und der Zustand von Prashabdi sehr, sehr klar wird. Und das ist natürlich die Grundlage für wahre Shamatha und wahre Vipassana. Hier sprechen wir von Shamatha, aber in Vipassana genauso. Wenn nicht dieser Zustand von Gelassenheit, von Loslassen nicht da ist, wir kommen nicht zu tiefe Vipassana, wir kommen auch nicht zu tiefe Shamatha. Man muss loslassen. Dann kommt man zur Ruhe. Dieses Loslassen heißt, wie wir erklärt haben, Sankhara Upekha. Samskara Upeksha. Das heißt, die Äquanimität, sagt man auch Deutsch, ja? Gleichmut. Gleichmut, hm? Gleichmut gegenüber Willeformationen. Das ist Schlüssel für Prashrabdi, für Feinheit des Geistes. Gleichmut gegenüber Willeformationen. Schlüssel zur Meditation. Shamatha, Vipassana, gleich. Jetzt sprechen wir von Shamatha, aber in Vipassana genauso. Also wenn man zu diesem Zustand von Shamayati, sei sechste Stufe, kommt, kann man erfolgreich auch Vipassana üben und man kann sich Dhyana nähern, indem diese Sankhara Upekha, Gleichmut gegenüber Willeformationen und tiefere Gefühl von Entspannung und Klarheit und dadurch natürlich Ruhe. Deswegen Shamayati. Das ist kritische Stufe. Wenn man zu diesem Zustand von Shamayati, sechste Stufe, gelangt hat, dann wird man nicht gestört, viel. Und die Schwankungen des Geistes, die Tendenzen zu senken und Tendenzen zu Aufgeregtheit, werden gering. Deswegen bleibt man in Ruhe. Wenn man in Ruhe bleibt, sieht man die Sachen auf andere Weise. Wenn man nicht in Ruhe ist, sieht man die Sachen auch auf andere Weise. Das muss man selbst experimentieren und klar sehen, wie es ist, wenn der Geist wirklich in Ruhe ist. Nur dann, er kann sich richtig entspannen und hat tiefere Einsicht über alle Erfahrungen, dass man im Körper und im Geist macht. So, sehr wichtig ist, dass man diese sechste Stufe von Shamatha selbst erlebt und weiß genau mit eigener Erfahrung, was Entspannung, Klarheit, Ruhe und was ist Zustand von Gleichmut gegenüber Willeformationen. Gedanken sind auch Willeformationen. Gedächtnis ist auch Willeformation. Traum ist auch Willeformation. Muss man verstehen. Und der Buddha sagt, dass diese Gedanken, die wir haben, sind wie unsere Träume, weil wir sehen nicht wahrheitsgemäß. Wenn wir wahrheitsgemäß sehen, dann die Gedanken stören nicht. Aber die Gedanken uns stören, indem wir nicht wahrheitsgemäß sehen. Das ist wichtige Erkenntnis in der Meditation. Wenn man dieses Erkenntnis macht, wird man immer schlauer. Und zu diesem Erkenntnis, man kann nur kommen, wenn man familiär ist mit dieser, was heißt sechste Stufe ist. Dann, wenn diese sechste Stufe da ist, was passiert? Wir haben gesehen, dass wir in den ersten, in der dritten und vierten Stufe die Kraft von Achtsamkeit zum Ausdruck kommt, man verliert nicht mehr das Objekt. Dann hat man auch diese Tendenz des Geistes zu senken, zu grobe senken, das Objekt nicht klar wird, überwindet. Dann, was passiert? Man bleibt in der Klarheit und diese Schwankungen des Geistes, dann stören nicht mehr viel, sehr wenig, gering. Und sie werden auch immer geringer und geringer. Dann, indem die Schwankungen des Geistes werden gering, nicht groß, dann hat man auch Einsicht, wie man völlig den Geist reinigen kann und zu Einspitzigkeit des Geistes kommt oder zu tieferen Einblick, Vipassana. Je feiner der Geist ist, so wird erklärt, auch in den Schriften, je feiner der Geist ist, desto feiner werden auch die Empfindungen und die Entwicklung von Meditation ist Entwicklung von immer feineren Entwicklungen, Empfindungen. Feinere Empfindungen gehören zum feineren Geist. Groben Empfindungen gehören zu groben Geist. Sehr wichtig zu verstehen. Indem wir feinere Empfindungen haben, wir auf natürliche Weise haben mehr von Sampajanya. Sampajanya heißt Wissensklarheit. Wissensklarheit ist, was den Geist reinigt. In der buddhistischen Lehre, Wissensklarheit ist Synonym für Panya, Weisheit. Ohne Wissensklarheit keine Weisheit. Ohne Weisheit keine Wissensklarheit. Sampajanya heißt eigentlich die Fähigkeit, die Sachen mit Panya, mit Weisheit zusammentun. Wörtlich kann man auch so sagen. Wenn der Geist hat die Fähigkeit, die Sachen zusammen mit Weisheit tun, kann er richtig Shamatha und Vipassana üben. Und dann den Geist völlig reinigen. Und diese Prozesse von Shamatha und Vipassana werden parallel. Aber die Voraussetzung ist, dass man imstande ist, in diesem Zustand von Ruhe zu bleiben. Und wir werden parallel. In der Theravada-Lehre, man normalerweise lehrt, dass Shamatha und Vipassana wird eins, nur wenn man den mittleren Weg erreicht hat. Das heißt, wenn Nirvana wird als Objekt. Nur wenn Nirvana als Objekt da ist, dann streng gesagt gibt es den mittleren Weg. Durch mittleren Weg werden die Unreinheiten des Geistes nicht nur geschwächt, aber entwurzelt. Wenn Objekt nicht die höchste Realität ist, dann man schwächt die Unreinheiten des Geistes, aber man kann sie nicht entwurzeln. Nur wenn das Objekt ist die höchste Realität, kann man die Unreinheiten entwürzen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und in Yogacara, auch in nördlicher Buddhismus, wie erklärt wird in China und Tibet, in den Klostern und so weiter, wie verbindet man Shamatha und Vipassana auf Grundlage von dieser sechsten Stufe, von wo diese Prashrabdi, Klarheit und Entspannung sehr, sehr klar zum Ausdruck kommen können. Sehr einfach eigentlich. Wenn der Geist hat Tendenz zu senken, was macht man mit ihm? Man muss ihn heben. Ne? Wie hebt man den Geist? Man untersucht das Objekt, das heißt Vitarka, nicht wahr? Nur wenn man das Objekt untersucht, wird er zu klaren Objekt. Und was noch? Dhamma Vichaya. Man muss Objekt klar, indem man ihn untersucht. Man kann ihn klar Wahrheit nach unterscheiden. Und was noch? Virya. Was ist Virya? Bemühung. Oder Wille. In der nördlichen Buddhismus, man sagt Wille, man arbeitet mit Wille. Aber dieser Wille wird gering, weil der Geist ist sehr fein. Man nur braucht ein bisschen Objekt untersuchen, das ist auch Wille. Vitarka nach Abhidharma Kosha heißt Unterscheidung und Wille zusammen. So wird erklärt in der nördlichen Buddhismus. Und diese Kraft dann lenkt den Geist zu dem Objekt. Und diese Kraft, wenn man lernt, die Meditation, egal ob Shamatha oder Vipassana, diese Kraft des Geistes, das gleichzeitig Unterscheidung und Wille ist, ist von kritischer Bedeutung. Man kann nicht ohne, wenn diese Kraft nicht stark ist, man kann nicht Shamatha üben, man kann nicht Vipassana üben. In Vipassana, diese Kraft des Geistes, Vitalka, muss immer anwesend sein, weil man ändert das Objekt. In Vipassana, man ändert das Objekt, aber mit Weisheit. Mit Weisheit ändert man das Objekt, nachdem man die wahren Eigenschaften von dem Objekt und die gemeinsame Eigenschaften, Vergänglichkeit studiert hat. Das ist Vipassana. Aber in Shamatha, man benutzt diese Kraft, um bei demselben Objekt zu bleiben. Man ändert nicht das Objekt. Dann, nur dann kommt man zur Versenkung. Wenn man das Objekt ändert, dann der Geist wird nicht diese Kraft sammeln, dass er sich mit dem Objekt vereinigt. Und das ist Versenkung. In Versenkung der Geist und Objekt verschmelzen zusammen. In diesem Zustand ändert sich nicht das Gefühl und ändert sich nicht das Objekt des Geistes. Und dadurch der Geist erwerbt Stärke. So, Visuddhimagga sagt zum Beispiel, diese Vitarka ist Rajavalabhi. Was heißt Rajavalabhi? Ist der intime Freund des Königs. Ich, Damadipa oder mein Freund Michael oder was immer, wenn ich möchte, mit den Kanzler Schulz einen Tee trinken und dann ich bitte ihn, bitte, ich möchte einen Tee trinken. Er, natürlich Sekretär, dann tut das in Mühl, weil ich bin niemand, Michael ist niemand, die meisten von uns, vielleicht alle, wir sind nicht berühmt, dann der gute Kanzler Schulz wird sich nicht mit uns zusammen Tee trinken. Aber wenn wir einen intimen Freund von dem Kanzler Schulz haben und der sagt, naja, dieser Nikolas, der hat große Beitrag für Deutschland. Er kann sehr gut diese Sache machen, diese Sache machen. Naja, dann lass ihn kommen. Ich sehe, fragt er den Angestellten, wann habe ich Zeit? Und dann machen wir, okay, lass ihn kommen, 5 Uhr am Donnerstag. Wir können zusammen Tee trinken. Na natürlich, dieser König, jetzt in Deutschland kein König, aber Herr Kanzler, der Kanzler ist dieser bessere Zustand des Geistes. Das ist Versenkung. Und zu diesem besseren Zustand des Geistes kommt man nur durch Dienst von dem intimen Freund, von dem König. Und das ist, dass man das Objekt untersucht und klar unterscheidet und sich bemüht dafür. Und dann, nur dann kann man den König treffen, was bedeutet diese feinere Zustand des Geistes mit feineren Gefühl erreichen. In Majjhima Nikaya wird sogar erklärt, dass Buddha erklärt das Prozess der Befreiung durch Erwerben von immer feineren Gefühlen. Bis feineste Gefühl, das nicht mehr Gefühl im normalen Sinne ist, und das ist Gefühl der Befreiung. Es ist auch Gefühl, aber kein Gefühl. Es ist Gefühl, aber kein Gefühl in dem Sinne, dass wir es kennen. In dem Sinne, dass wir es mögen oder nicht mögen, wollen oder nicht wollen. Wir sind sozusagen im Zustand von vollem Gleichgewicht. Im Zustand von vollem Gleichgewicht brauchen wir nicht zu willen. Indem wir nicht Gleichgewicht haben, dann wollen wir immer etwas. Ist das klar? Aber davon wird man bewusst, wenn man diesen Zustand von Ruhe erreicht hat. Das kommt klar zum Ausdruck. Dann, was passiert? Wie kommt man noch her? Wir haben nicht erklärt. Senken, dann benutzt man diese Faktoren, damit man raus aus dieser Tendenz kommt. Und was passiert, wenn der Geist aufgeregt ist? Was muss man machen? Loslassen, natürlich. UPK. Aber loslassen geht nicht ohne Konzentration. Um loslassen braucht man Samadhi. Man will loslassen, aber das wird nicht wirklich loslassen sein. Man braucht Samadhi, um loszulassen. Und man braucht Prashraddhi, loszulassen. Man braucht Klarheit und Entspannung, um loszulassen. Wenn ich loslassen möchte, das ist keine wahre Loslassen. Loslassen nur entsteht im Zustand von Ruhe. Wenn ich will loslassen, das ist nicht wahre Sankhara Upekha, nicht wahre Gleichmut. Das ist so wie Gleichmut von einem Buffel. Wenn Sie in Asien waren, wissen Sie von Gleichmut von Buffel. Er sieht wie Gleichmut selbst, aber wenn der Bauer ihn schlägt, dann er springt wie ein Hase. So, dann diese zwei Tendenzen muss man bremsen. Das ist dann Prozess von Einspitzigkeit. Einspitzigkeit wird nur da sein, wenn diese zwei Tendenzen nicht mehr da sind. Und jetzt in der Zustand der Ruhe, was passiert? Wenn der Geist sinkt, ich ändere bewusst das Objekt. Das ist Vipassana. Und untersuche die Eigenschaften von den Objekten. Dann der Geist wird wieder Klarheit gewinnen. Ist das klar? Und wenn der Geist aufgeregt ist, was mache ich damit? Muss ich ihn beruhigen, natürlich, das ist klar. Und wie beruhige ich den Geist? Durch Shamatha. Das heißt, dass ich bei demselben Objekt bleibe. Und so in der Zustand von Ruhe, ich habe Freiheit, nicht aber in, wenn ich nicht im Zustand von Ruhe bin, ich habe die Freiheit, je nach der Situation in Shamatha oder in Vipassana einzugehen. Vipassana ist, dass man bewusst das Objekt ändert und untersucht die Eigenschaften von dem Objekt. Das heißt, in Yogacara, man arbeitet mit differenziertem Bild von dem Objekt. Dadurch dann, man kann das Objekt klar unterscheiden. Und wenn der Geist aufgeregt ist, was macht man? Was ist Shamatha? Man arbeitet mit nicht differenziertem Bild von dem Objekt. Man differenziert nicht, man bleibt, gibt sich Mühe, bleiben bei demselben Objekt. Wie in Vergangenheit, auch jetzt, wie jetzt, auch in Zukunft. Man bleibt bei demselben Objekt. In der Sprache von Yogacara, man bleibt bei demselben Bild. Dieses Bild ist Konzept von dem Objekt. Sehr wichtig zu verstehen. Nach der Lehre von Yogacara, die Objekte von Shamatha, die Objekte von Vipassana sind geistliche Objekte, weil mit den fünf Sinnen kommt man nicht zu Weisheit und zu Konzentration. Das alles sind Objekte der sechsten Geistesbewusstsein. Nur sechste Bewusstsein kann klar unterscheiden und kann sich vertiefen. Andere Bewusstsein nicht. So, alles spielt sich eigentlich im Geist. Der Geist ist so wie ein Spiegel und in dem Spiegel dann entstehen die Bilder. Wir denken, dass die Bilder sind von anderem Material als Spiegel, aber in der Tat, das ist nur Spiegel, nichts anderes. Das ist Yogacara. Nach der Lehre von Yogacara, so wird man klar in Meditation, aber im täglichen Leben ist auch genauso. Was wir unterscheiden, sind die Konzepte, die Bilder des Geistes. Das ist ein Hemd, das ist ein Stuhl, das ist ein Fuß, das ist ein Kopf. Das sind alle Konzepte. Nicht wahr? Das ist Michael, das ist Dhammadipa. Das sind Bilder des Geistes, die Bilder, die mit früheren Erfahrungen zu tun haben, nicht wahr? Wenn Sie einen Esel treffen, er wird ganz anderes unterscheiden. Wer hat recht, wir oder der Esel? Der Esel macht IA, wir machen einen guten Tag, wer hat recht? Der Esel hat auch seine Vernunft und wer weiß, ob seine Vernunft manchmal nicht besser ist als unsere Vernunft. Und wie versteht man das? Durch diese Bilder des Geistes. Jeder hat andere Bilder des Geistes, deswegen jeder hat andere Objekte, das er mag, andere Objekte, das er nicht mag, und die Objekte, das er mag und nicht mag, die ändern sich. Und in der Zustand von Ruhe, man wird davon bewusst. So, es ist absolut notwendig, zu diesem Zustand der Ruhe, zur sechsten Stufe zu kommen und lernen zu bleiben. Dann wird man verstehen, im Zustand von den geringen Schwankungen des Geistes, kann man dann weiter Fortschritte machen, indem man immer auf feinere Weise mit diesen Schwankungen des Geistes arbeitet. Und wie es weitergeht, zu viele Informationen führen zu mentalen Durchfall oder Verstopfung. Wir lernen morgen, dann machen wir Schluss mit den neuen Stufen von Shamatha und wir verbinden das mit der Arbeit mit Atmen, das wir morgen früh weiter erklären werden. Und hoffentlich kommen wir von diesem Retreat mit mehr Klarheit und machen wir uns mehr Mühe, um richtig zu üben. Okay? Spielt Metta im Yogacara eine Rolle? Natürlich, Yogacara ist Buddhismus und im Buddhismus. Yogacara ist nicht verschieden vom Buddhismus. Das ist nur eine Weise, eine Methode, den Buddhismus besser zu verstehen. Das ist alles. Und Metta natürlich ist sehr, sehr wichtig in allen, im Buddhismus im Allgemeinen. Metta ist die Grundlage für Mitgefühl, für wahre Freude und für Loslassen. Unterschied ist nur, dass in der Theravada-Lehre Objekt von Metta sind die Wesen. Mit Wesen als Objekt kann man sich nicht befreien. Deswegen die Schriften sagen, Kalidavasa Sutta und so weiter, Samyutta Nikaya, dass man muss, wenn man sich mit Metta befreien möchte, Metta ist erklärt als Befreiung des Herzens, man muss dazu noch die vier Grundlagen der Achtsamkeit üben. Dann kann man Metta als Befreiungsmethode anwenden. Die Lage ist ein bisschen anders in den Mahayana-Schriften, die betonen den Weg von Bodhisattva. Metta, genauso wie Karuna, gehören zu Bodhi. Kein Bodhi ohne Perfektion in Metta, das sagt auch Theravada, in Mitgefühl, in wahre Freude und in Loslassen. Das heißt, die sind die Begleitungen von Erleuchtung. Und das ist auch der Zustand von Buddha. Wo bleibt der Buddha? Nirgendwo, aber gleichzeitig in Metta, Karuna, Mudita und Upekkha. Aber nirgendwo konkret. Dann die Interpretation ist ein bisschen anderes. Objekt von Metta kann auch in der nördlichen Buddhismus die höchste Realität sein, nicht nur die Wesen. Das ist der Unterschied. Aber das verstehen wir allmählich, langsam. Macht es Sinn, bei ungeübter Konzentration die gesamte Zeit der Meditation zu zählen, damit die Gedanken nicht abschweifen? Ja, natürlich, Meditation ist auch Übung in Wissensklarheit. Man soll nicht, wie ich immer betone, und ich bin nie müde davon, Meditation soll uns lehren, diese automatische Denken davon loswerden. Zählen natürlich ist die beste Methode, damit man bei dem Objekt einatmen, ausatmen bleibt. Aber den Text, wenn Sie lesen, sagt auch, dass wenn man intelligent ist oder wenn man nicht mit Eifer übt, dann wird man sich langweilen, weil nichts passiert. Die Menschen wollen, was passiert, aber zählen ist immer gleich. Dann was ist die Lösung? In der Theravada-Lehre zum Beispiel, man hat Hauptobjekt, Mula Kamathana, und man hat Nebenobjekte. Wenn die Meditation auf Hauptobjekt irgendwo gehemmt ist, dann man benutzt ein anderes Objekt, damit man sich besser konzentriert, und dann geht man wieder zurück zu diesem Hauptobjekt, Mula Kamathana. So, man kann mit Atmen üben, bis man Atmen gemeistert hat. Und beiseite auch Metta-Meditation, wie erwähnt ist, machen. Oder wenn man viel Ärger hat, wenn man viel Begierde hat, dann Asubha-Meditation über die Körperteile. Körper sieht sehr schön aus, wenn man ihn als Ganze betrachtet. Aber wenn Sie auch die schönste der Frauen oder der Männer untersuchen, Teil nach Teil, die Zähne, die Haare und Fleisch und Haut und so, da finden Sie überhaupt nichts Schönes, auch wenn es die Miss Universe ist. So ist der Körper. Und wenn man so meditiert, dann je nach den Zuständen, man wählt dann das Objekt, das passend ist zu der Situation. Wenn man zu faul ist, meditiert man über Tod und so weiter. Und dann immer kommt man wieder zu dem Hauptobjekt. Und das beste Hauptobjekt wahrscheinlich ist doch für die meisten Atmen, weil es immer da ist. Man kann immer üben. Und indem man übt, was passiert? Wenn man gewöhnt ist, schon feste Achtsamkeit auf Atmen zu lenken, wenn man verrückt wird in den täglichen Situationen, man erinnert sich auf Atmen, indem man geübt hat, der Geist beruhigt sich. Das Objekt ist immer da, man braucht nicht an etwas zu suchen. Und das Objekt, wenn man viel geübt hat, sogar spiegelt, in welchem Zustand man ist, körperlich und geistlich auch. Wie fühlt sich Echo in Atempausen an? Na, damit man diese Echo fühlt, muss man schon eine gewisse Konzentration haben. Man soll nicht ersuchen. Aber wenn man gewisse Konzentration hat, dann man sieht, bevor man in der Lücke ist, wo nichts geschieht, dann nach Einatmen gibt es so eine Tendenz, noch im Körper diesen Atemzug zu folgen. Aber man atmet nicht wirklich ein, aber diese Tendenz schon noch da ist. Zum Beispiel, wenn man aus dem Zug ausgetreten ist, dann man hat den Eindruck, dass man sich noch bewegt, aber man bewegt sich nicht mehr, nicht wahr? Und das ist so wie Echo. Und danach, wenn Echo nicht mehr da ist, dann was passiert? Wenn in dem kein grobe Atmen da ist, kein Echo da ist, dann die Aufmerksamkeit verbreitet sich auf den ganzen Körper. Besonders wenn man lenkt die Achtsamkeit an diese feinere Atmen, was wir im Qigong gelernt haben und so weiter. Soll ich die Luft anhalten? Auf keinen Fall. Das ist dann Fehler für eine buddhistische Meditation, aber kein Fehler für Pranayama. Man soll nicht verwechseln. Aber auch in Pranayama, im letzten Ende, wenn Sie sich tief mit Yoga beschäftigen, Sie kommen auch zu dem Zustand, dass Sie nicht mehr mit Wille atmen, kontrollieren. Und Sie können lange, lange auf natürliche Weise atmen, anhalten, durch Konzentration natürlich. Okay. Na natürlich, wie ich gesagt habe, was ich nur unterrichten kann, ist die Methode. Man muss üben und dann wird es allmählich klar. Es gibt Sachen, die man muss selbst erfahren. Es lässt sich nicht mit den Worten erklären. Wenn die Konzentration da ist, dann werden die Sachen klar. Aber man, was ich ermöglichen kann, dass man klare Idee hat, klare Auffassung von der Dinge, wenn man übt, kommen diese Erfahrungen. Aber nicht dadurch, dass man denkt, dass es so ist. Wenn man denkt, dass es so ist, dann ist es automatisches Denken. Aber Meditation ist, um automatisches Denken zu beseitigen. Und dadurch kommt die Freiheit. Dann ist man nicht gebunden an das gefällt mir, das will ich nicht. Und wenn es mir gefällt, ich greife zu, wenn es mir nicht gefällt, ich ärgere mich, weil ich sehe, das Objekt bin ich nicht, der Geist, der zu dem Objekt geht, bin ich auch nicht, dann kann man sich entspannen. Welche Handhaltung bei Meditation? Das ist eine sehr wichtige Frage. Diese Handhaltung in der indischen Tradition heißt Mudra. Mudra ist Siegel eigentlich. Siegel, ja. Und das muss man erst verstehen, was die Aufgabe der Hände ist in der Meditation. Die Aufgabe der Hände in der Meditation ist, dass man so die Hände hält, dass die Wirbelsäule gerade wird. Hm? Muss man experimentieren. Hm? So zum Beispiel in meinem Fall, wenn man Unfall hat oder wenn man krumm ist, indem man älter ist, die Wirbelsäule wird ein bisschen anders. Hm? Besonders wenn man nicht so gute Gewohnheiten hat, wie die meisten von uns, sitzen bei Computer, lesen Bücher, immer Kopf nach unten, so wie ich. Ich habe viele Zeit mit Büchern verbracht, immer so, dann hier blockiert, hier blockiert. Das passiert natürlich. Dann man hilft sich mit den Händen, dass man drückt ihn, damit es wieder zu Ausgleich kommen kann. Und man soll so experimentieren, die Hände so halten, auf den Knien oder so klassische oder so wie ich mache, einfach Druck üben, damit man wieder in Richtung von Ausgleich kommt. So übe ich, indem ich krumm bin. Aber die meisten von uns sind krumm oder werden krumm. Wenn man meditiert, diese Krummheit kommt klarer zum Ausdruck. Wenn man nicht meditiert, dann ist es eben nicht so klar. So ist es. Wenn man nicht meditiert, hat man Hindernisse in dem Körper, aber man wird nicht davon bewusst. Wenn man meditiert, hat man auch Hindernisse in dem Körper, aber man wird davon bewusst. Dann kann man allmählich lernen, das dauert jahrelang, dass man lernt, wie man damit umgehen soll, richtig umgehen soll. Diese Meditation ist eine große Wissenschaft, aber in dem unser Kulturkreis nicht diese Wissenschaft ernst nimmt, dann müssen wir Enthusiasmus entwickeln und selbst lernen. In der Schule werden wir nicht das lernen können. Wie gehe ich mit Schmerzen in der Meditation um? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wenn man meditiert, bestimmt kommen Schmerzen. Es ist nicht so, dass die großen Yogis haben keine Schmerzen haben. Sie haben Schmerzen natürlich. Auch der Buddha, so erwähnt in den Schriften, er hatte Schmerzen, viele Schmerzen. Vielmals fragt den Schüler Sariputta, dass er weiterspricht, weil er Schmerzen hat im Rücken. Aber im Unterschied mit uns, er weiß genau, welche Karma hat das verursacht. Jeder hat seinen Grund. Und was für Grund, das weiß nur der gute Buddha. Oder der liebe Gott wäre. Dann in der Meditation wird man bestimmt Schmerzen konfrontieren. Es ist unmöglich, dass jemand Meditation lernt und nicht Schmerzen konfrontiert. So einen Fall hat es nicht gegeben, gibt es nicht und wird es nicht geben. Und wie dann, wie gehe ich mit den Schmerzen? Natürlich Shamatha Vipassana. Es gibt, das ist buddhistische Yoga. Shamatha Vipassana. Alles, was im Buddhismus wichtig ist, ist Shamatha und Vipassana. die Sutra von transzendentaler Weisheit sagt, dass diese Vipassana ist wie Sonne und Shamatha ist wie Mund. Und Sonne ohne Sonne und ohne Mund, kein Licht in der Welt. Dann müssen wir Shamatha und Vipassana lernen, damit wir effektiv mit den Schmerzen umgehen. Es ist dasselbe auch in anderen Traditionen, die mit Yoga verbunden sind, oder auch in früheren Christentum gibt es auch Meditationen über Schmerz. Und wie in Shamatha. Wenn man sich mit Shamatha beschäftigt, dann man ist konzentriert auf ein Objekt. Wenn man konzentriert ist auf ein Objekt, die anderen Objekte sind da, aber gern im Hintergrund. Die Schmerzen werden da, aber im Hintergrund. Wenn die Konzentration tiefer wird und Beruhigung noch tiefer ist, dann dieser Hintergrund wird noch mehr im Hintergrund. Aber die bleiben noch da. Aber wenn man, ich habe schon erklärt, Aufmerksamkeit ist so wie Lupe. Was man an was man aufmerksam wird, wird es zu klarem Objekt. An das, was man nicht aufmerksam wird, wird es nicht zu klarem Objekt. Wenn man gute Konzentration hat, dann Konzentration ist so wie Mikroskop. Es lernt man auch im Buddhismus, wenn sie die Kasinas lernen, in der Theravada-Lehre, sehr wichtiges Meditationsobjekt für Meisterung von Shamatha. Man lernt klein Objekt, so wie Spitze von Nadeln, man kann vergrößern ohne Grenzen bis unendliche Horizonten und wieder klein machen wie Spitze von Nadeln. Das ist Fähigkeit der Konzentration. Es ist nicht so schwer zu lernen, muss man aber Schritt nach Schritt lernen. Das lernt man bei den Kasinas, die 10 Kasinas, erwähnt in allen Traditionen. Die führen zu Meisterschaft in Konzentration. Diese Fähigkeit, das geistige Bild vergrößern und wieder verkleinern, je nachdem, wie man will. Wenn Sie viel mit Atemmeditation experimentieren, Sie können das machen mit dem Bild von Einatmen und Ausatmen. Sie können es vergrößern, verkleinern. Manche meditierenden Yogis sogar spielen damit. Sie machen so wie Pfeife mit diesem geistigen Bild von Atmen. Warum nicht? Das kommt alles von dem Geist, die geistigen Bilder. Ich habe von dem Spiegel gesprochen. Alles, alle diese geistigen Objekte sind nur Spiegelung des Geistes. Man kann sie vergrößern, verkleinern, wie man will. Und indem man Aufmerksamkeit konsequent auf ein Objekt lenkt, dann wird es zu klaren Objekt. Wenn man Konzentration hat und in der Konzentration man fängt an, was zu betrachten, dann dieses Objekt wird umso klarer. Dann wenn man betrachtet, Schmerz, dann wird es zum klaren Schmerz. Das haben Sie vielleicht erlebt. Dann Sie rufen diese Schmerzen groß zu werden, indem Sie sich damit beschäftigen. Ah ja, Schmerz, Schmerz, Schmerz. Dann, was kommt? Vipassana. Aber um das richtig mit Vipassana, mit Schmerz arbeiten, braucht man schon diese Geistesruhe. Sonst wird es nicht möglich sein. Und was ist Schmerz? Schmerz ist eigentlich nur bloß die Empfindung von Härte, von Hitze, von Vibrationen. Und diese Empfindungen ändern sich immer. Wenn man das sieht, man kann loslassen. Als ich in Sri Lanka war, ich habe das meinem Freund erklärt, ich habe den Arzt von dem berühmten deutschen Mönch, der wahrscheinlich der erste deutsche Mönch war, sehr, sehr berühmt und sehr verehrt in Sri Lanka, in den buddhistischen Ländern auch. Große Gelehrte und große Yogi. Er heißt Jnanatiloka, vielleicht haben Sie von ihm gehört. Er hat auch unter anderem Visuddhimagga ins Deutsch übersetzt, was wichtigste Buch über Meditation in der Theravada-Tradition ist. Und der Jnanatiloka war großer Gelehrter und auch großer Yogi. Und die ersten Buddhisten in Europa waren meistens die Schüler von Jnanatiloka. Berühmtester ist Jnanaponika, vielleicht haben Sie von ihm gehört. Er hat auch diese Island Hermitage gegründet in Sri Lanka, besonders für die westlichen Mönche, die dort ausgebildet wurden. Und wenn er alt war, in den 50er Jahren ist er gestorben. Er, natürlich, so wie wir alle, er wurde krank. Und indem er isst, der Mönch muss essen, was die Laien geben. Er hat alles Mögliche gegessen. Dann er hatte immer Magenschmerzen und Magenprobleme. Und wenn er älter wurde, nach 70, dann musste er operiert werden. Dann er ging zu dem besten Krankenhaus in Colombo und wurde operiert. Und der Arzt ich habe ihn getroffen und dann wurde ich mit ihm befreundet, weil er kam zu diese, wo ich wohnte. In Colombo, wenn ich in Colombo war, war ich in dieser German Dhammaduta Gesellschaft. Er kam immer zu da und wir haben gesprochen und so weiter. Und er war sehr, sehr alt, 90 Jahre alt und so, mehr als 80. Und er hat den Jnanaponika, den Jnanatiloka operiert. Und als er auf dem Operation Tisch war, dann er verlangte, dass er keine Anästhesie wird. Er wollte seinen Bauch öffnen, keine Anästhesie. Dann er hat gesagt, aber geehrter Mönch, das ist ein Gesetz, wir müssen Anästhesie geben. Dann er hat gesagt, okay, ich gebe Ihnen nur diese nicht völlige Anästhesie, nur auf der Stelle, damit Sie nicht so große Schmerzen haben. Dann er hat ihm das gegeben, eine Spritze, dann sein Magen, nicht Darm geöffnet, diese Bauch geöffnet und er guckt und meditiert. Naja, das ist auch möglich. man kann diese mit Vipassana, man kann, wenn man gute Einsicht hat, man kann diese Schmerz als Wechsel der Eigenschaften der Elemente betrachten und loslassen. Aber dafür brauchen wir viel zu üben natürlich. Und noch eine Bemerkung dazu. Und eingeschlafenen Beinen. Eingeschlafenen Beinen, wenn es sehr schlimm ist, kann man die Lage ändern. Das ist klar. Wenn es sehr kritisch wird und man am Anfang, wenn man nicht viele Erfahrungen hat in der Meditation, man ändert die Lage. Wenn man mehr Erfahrungen hat in der Meditation, man macht, die Yogis machen immer winzige Bewegungen, ich mache auch so, und dann diese Gewicht des Körpers ändert sich und dann Druck ändert sich auch. Wenn es nicht so geht, dann einfach man wechselt Fuß oder so, ne? Je nachdem wie man sitzt, und wechselt am besten die Beine sollen im Gleichgewicht sein. Und man macht etwas, dass es so geschieht. Naja, dann haben wir letzte Frage. Was ist bei Verspannungen, Rückschmerzen und anderen körperlichen Beschwerden das Beste? Das haben wir erklärt, Shamatha Vipassana. Mit der Aufmerksamkeit beim Atmen bleiben und alles andere ignorieren oder die Aufmerksamkeit zur schmerzhaften Stelle lenken. Na, je nachdem, wenn man bessere Konzentration hat, kann man lernen, dann diese Chatudhatu Vavatana, die Unterscheidung von den vier Elementen. Eigenschaft der Erde ist Härte und Weichheit. Eigenschaft von Wasser ist Kohäsion und Fließen. Eigenschaft von Feuer ist Temperatur, entweder Wärme oder Kälte. Und Eigenschaft von Wind ist Stützen und Bewegen. Und Schmerz sind nur diese Eigenschaften. Wenn man sie sehr klar unterschieden hat, wird man auch davon bewusst, dass sie im Prozess von Wechsel sind. Und das ist Vipassana.